Geschichtes. Wird von Wissen mächten Europas Tod gespiegelt. Sie folgen ihren kranken Trieb, komponieren schon das Todeslied. Millionen wird es Feuer bringen, soll es der Eins erklingen. Aus Krankengeist von Teufel bis Hans naht uns der letzte Weltenbrand. Alles zittert, alles wankt von der aus der Weltenland. Aus Krankengeist von Teufels Hand naht uns der letzte Weltenbrand. Alles zittert, alles wankt von der aus der Weltenland. Vaterland, lieb Vaterland, es ist doch nicht vorbei. Erhebe deine kranke Brust zum letzten Hilfeschrei. Und jede Hand ist stark genug, wir tragen einen Speer. Und jedes Herz, das wir umschwert, reibt sich im weißen Heer. Geist von Teufels Hand nach uns der letzte Weltenbrand. Alles zittert, alles wankt von der aus der Weltenland. Aus kranken Geist von Teufels Hand nach uns der letzte Weltenbrand. Alles zittert, alles wankt von der aus der Weltenland. Altes Lied, Tod wird erklingen. 1000 Kasernen und die fetten Bonzen aus Berlin schmücken die Laternen. Egal was droht, wir bleiben treu. Der Schwur gilt immer noch. Wir holen selbst die letzte Ratte aus ihrem Gülleloch. Alles zittert, alles wankt von der aus der Weltenland. Aus Krankengeist von Teufels Hand.